Dekadenz der Sprache, Dekadenz des Denkens. In diesem Kapitel habe ich bewusst auf besonders lächerliche oder spektakuläre Beispiele zur Sprache des Tugendterrors verzichtet. Die Versuche, durch Vorgabe einer bestimmten Sprache oder Tabuisierung von Benennungen unser Denken zu lenken und unsere Begriffe von der Gesellschaft in einer erwünschten Weise zu strukturieren, sind vielfältig in unserer täglichen Lebenswelt angekommen. Vermutlich hat es das immer schon gegeben. Mir war dies allerdings in den ersten 4 Jahrzehnten meines Lebens nicht als ein Problem unserer demokratischen Gegenwart bewusst geworden. Ich brachte solche Erscheinungsformen eher mit theokratischen Staaten, mit Diktaturen aller Art oder dem Kommunismus in Verbindung. Es gab natürlich immer einen Katalog beleidigender Worte, den man aus Gründen der guten Erziehung eher sparsam benutzte. Und daneben war alles Sexuelle und Erotische ein recht schwieriges Terrain, das man verbal besser vermied. Das war's aber auch. Wer ist bei dieser Entwicklung eigentlich der Bösewicht? Das kann man nicht bestimmen im Sinne einer individuellen Zuordnung. Nahezu alle gesellschaftlichen Erscheinungen, gerade auch die mächtigsten, ergeben sich aus dem Ungefähren, etwa so wie der Untergang der antiken Welt und der Aufstieg des Christentums, der lange vor dem Zusammenbruch des Römischen Reiches in der Völkerwanderung begonnen hatte. Ich glaube, dass aktuell eine herrschsüchtige, ideologisierte Medienklasse ganz informell und ohne großen Plan zusammenwirkt mit einer opportunistischen und geistig recht wenig profilierten Politikerklasse. Sprache und Sprachregelungen sind dabei lediglich ein Instrument, das mit unterschiedlichen Weltbildern konform gehen kann. In Kapitel 6 setze ich mich näher mit dem Weltbild auseinander, das den aktuellen spezifischen Tugendterror treibt. In beklemmender Form hatte sich der Zusammenhang zwischen Sprache und einem im Völkermord endenden Tugendterror in Kambodscha gezeigt. Zitat: Nach der Machtergreifung der Roten Khmer wurden einige Wörter, die sexuell oder bürgerlich konnotiert waren, wie etwa Frau oder Ehemann, in Kambodscha verboten. Zitat Ende. Die Bevölkerung wurde in das alte und neue Volk eingeteilt. Zu den Letzteren gehörten alle, die studiert hatten, gebildet oder Teil des Bürgertums waren. Sie wurden allesamt ermordet. Zitat: Menschen, die dem neuen Volk angehörten, hießen nunmehr Feind und konnten, dergestalt entmenschlicht, vernichtet werden. Selbst Kinder, die nun Feindkinder hießen und getötet wurden. Zitat Ende. Wie bereits an anderer Stelle erwähnt, entwirft George Orwell in 1984 für sein utopisches Großreich Ozeanien Newspeak, eine Sprache, die alle Mehrfachbedeutungen von Wörtern beseitigt und all jene Wörter streicht, die man zur Anwendung eigener gedanklicher Konzepte verwenden könnte. Das Wort frei zum Beispiel kann man nur noch verwenden in dem Sinne, dieser Hund ist frei von Läusen, aber nicht in dem Sinne politisch frei oder geistig frei. Da zum Konzept der Freiheit die Worte fehlen, kann man nicht einmal mehr die Sehnsucht danach ausdrücken. Newspeak soll durch seine Konstruktion den Bereich des Denkmöglichen verringern, statt ihn zu erweitern. Unorthodoxe oder heretische Gedanken kann man in Newspeak gar nicht ausdrücken, weil die notwendigen Worte fehlen. Newspeak enthält zahlreiche Worte, die aus Abkürzungen entstanden sind. Man hatte verstanden, dass die Abkürzung die Bedeutung verengte und subtil veränderte, weil alle Assoziationen abgeschnitten wurden, die mit dem vollständigen Ausdruck verbunden waren. Die Abkürzung sollte so eine neue politisch erwünschte Wahrnehmung schaffen. Gestapo, Komintern, Agitprop gehörten zu den Beispielen, die Orwell benutzte. Jühl und Jabbel passten hier aber genauso gut hinein. Bei aus Abkürzungen neu geschaffenen Worten ist der Klang wichtiger als ihre exakte Bedeutung. Das Ziel war, dass ein neu geschaffenes Wort eine ganze vorgefertigte Gedankenkette implizierte, deren sich der Sprecher im Idealfall gar nicht bewusst ist, die er in jedem Fall aber auch nicht ändern konnte. Dazu fehlen ihm ja das Vokabular und die Flexibilität von Oldspeak. Wegen der Vorgaben, welche die zur Verfügung stehende Sprache macht, können in Newspeak politische, aber auch alle allgemein reflektierenden Äußerungen nur aus einer Aneinanderreihung von Ausdrücken bestehen, die jeder eine vorgefertigte Gedankenkette enthalten. Die Formulierung neuer oder dem System unwillkommener Gedanken ist damit nicht möglich. Obwohl aus dem Standardenglisch entwickelt, ist Newspeak für den, der nur Standardenglisch kann, kaum verständlich. Das gilt auch für Bücher der Vergangenheit. Wichtige Werke der Literatur und der Wissenschaft werden in Newspeak umgeschrieben. Dabei entfallen allerdings auch alle Gedanken oder Beschreibungen, die in Newspeak nicht ausdrückbar sind. Nach der Umschreibung werden die alten Werke zerstört, so dass die weitere Überlieferung nur in Newspeak möglich ist. Soweit Orwells negative Utopie. Die in diesem Kapitel diskutierten Beispiele zeigen, dass die Wirklichkeit der Utopie hart auf den Fersen ist. Für Orwell war seine Dystopie nur die Zuspitzung des in der Wirklichkeit beobachtbaren Sprachverfalls, der in der politisch getriebenen Sprache besonders grassiert. Als den Hauptfeind einer klaren Sprache benennt er die Unehrlichkeit. Diese spielt überall dort eine Rolle, wo die Wirkung die Priorität vor der Wahrheit beansprucht. Dies korrumpiert das Denken und das korrumpierte Denken wiederum infiziert die Sprache. Heraus kommt ein aufgeblasener Redestil, der gern im Ungefähren verweilt. In der Sprache der Diktaturen kommt dies besonders klar zum Ausdruck. Aber auch der gestellste, alle unerwünschten Assoziationen vermeidende Jargon vieler demokratischer Politiker ist davon infiziert. Der wabernde Dialekt der Schlagworte, die auf eine bestimmte Wirkung zielen, durchdringt überall dort die Sprache, wo der redende und schreibende Politiker oder Journalist sich nicht bewusst in die Disziplin nimmt. Orwells knappe Ratschläge für eine gute, klare Sprache will ich dem Leser nicht vorenthalten. Benutze nie ein Wortbild oder eine Redefigur, die man oft gedruckt sieht. Benutze nie ein langes Wort, wenn auch ein kurzes möglich ist. Wenn ein Wort weggelassen werden kann, lasse es weg. Benutze nie das Passiv, wenn du das Aktiv benutzen kannst. Benutze nie Wörter aus fremden Sprachen oder aus der Wissenschaft, wenn man dasselbe auch in der eigenen, insbesondere der Alltagssprache, sagen kann. So wird Sprache verständlich. Und wo sie verständlich ist, sieht man leicht, wenn jemand etwas Dummes sagt oder unklar bleibt. Durchgehend klare Sprache in Politik und Medien bleibt aber wohl eine Utopie, die fast so unwahrscheinlich ist wie die Heraufkunft des Staates Ozeanien. Kapitel 5: Der Kult des Wahren, Guten und Schönen. Tugendterror im Wandel der Zeiten. Dieses Werk ist durch das Deutschland der Gegenwart geprägt. Aus dessen Beobachtung und meinen konkreten Erfahrungen nahm ich den Antrieb, es zu schreiben. Erscheinungen des Tugendterrors sind aber so alt wie die menschliche Gesellschaft. Sie ergeben sich immer wieder neu aus den Kämpfen um politische Macht, beziehungsweise aus dem Bestreben, die Gesellschaft zu ordnen, zu formieren und sie auszurichten. Das kann auch in Gleichschaltung enden. Nicht jeder Satz verbindlicher Normen, nicht jeder Konformitätsdruck ist zwar gleich Tugendterror. Und nicht jeder Tugendterror führt zu Gewalt und Verbrechen. Aber jedem Tugendterror wohnt zumindest der Hang zum Totalitären inne. Die Verführbarkeit zum Tugendterror, sei es als Opfer des Meinungsklimas, sei es als Täter, ist offenbar in der nach Sinn und Transzendenz suchenden sozialen Natur des Menschen tief angelegt. George Orwell hatte sich als idealistischer junger Mann zunächst zum Kommunismus hingezogen gefühlt, hatte im Spanischen Bürgerkrieg gekämpft, war aber dann durch seine Erlebnisse und Erfahrungen schnell desillusioniert worden. Mit seinen Romanen »Farm der Tiere« und 1984 brachte er wie kaum ein anderer das Substrat und die Folgen totalitären Denkens in eine anschauliche, ergreifende Form. Und während Orwell 1940 an einer Rezension von »Mein Kampf« schrieb, arbeitete Arthur Koestler im französischen Internierungslager an der Vollendung seines Romans »Sonnenfinsternis«, in dem er aufgrund seiner eigenen Erlebnisse mit dem totalitären Kommunismus abrechnete. Sein Romanheld Rubaschow, der in einem Schauprozess verurteilt und hingerichtet wird, nimmt auch das Unrecht, das ihm geschieht, innerlich an, weil es Teil des großen Bewegungsgesetzes ist, dem er dient. Er sagt zu dem alten Weggefährten, der ihn verhört: Wir aber waren in die Tiefen hinabgestiegen, in die formlose anonyme Masse, die zu allen Zeiten die Substanz der Geschichte darstellt. Und wir hatten als Erste ihre Bewegungsgesetze erforscht, das Gesetz ihrer Trägheit, ihrer langsamen Molekularumschichtungen, ihrer plötzlichen Eruptionen. Das war die große Erkenntnis, die unsere Doktrin enthielt. Die Jakobiner waren Moralisten, wir waren Empiriker. Wir fühlten uns in den Urschlamm der Geschichte hinein, und dort fanden wir das Gesetz ihrer Struktur. Der Kern eines jeden Tugendterrors ist der Glaube, nicht nur im Besitz einer zentralen Wahrheit zu sein, sondern auch zu den auserwählten Agenten zu gehören, die sie gegen das Böse oder Rückschrittliche auf der Welt durchsetzen müssen. Das vereint überzeugte Kommunisten, christliche Missionare, radikale Umweltschützer, verbohrte Feministinnen und alle jene Vorkämpfer des islamischen Dschihad, die sich und andere irgendwo in der Welt in die Luft sprengen. Nicht jeder Glaube artet in Tugendterror aus. Aber jedem Tugendterror liegt ein Glaube zugrunde. Nicht unbedingt bei allen, die seinen Zwängen folgen, aber doch beim größten Teil jener, die seine Zwänge umsetzen. Die dem Tugendterror innewohnende Belohnung ist die Sinnerfahrung für jene, die sich fügen und in seinen Dienst stellen. Anlässlich der Wahl von Papst Franziskus meinte Reinhard Müller: Glaube ist nicht rational. Das ist ja gerade das Faszinierende, auch das Gefährliche an ihm. Wo alle Formen zerfließen, sehnen sich auch ihre Zerstörer nach Halt und finden ihn in Riten, die nicht von dieser Welt sind, was sie natürlich nicht zugeben können. Der Glaube, an was auch immer, füllt die Sinnlehre aus, die Aufklärung und Moderne hinterließen, indem sie alles Mythische rational zu Staub zermalten. Arthur Köstler schrieb dazu im Rückblick auf sein Leben: Ich war 26 Jahre alt, als ich in die Kommunistische Partei eintrat, und 33, als ich sie verließ. Die Jahre dazwischen waren meine besten Jahre, sowohl dem Alter nach als wegen der bedingungslosen Hingabe, die sie ausfüllte. Nie zuvor oder nachher schien das Leben so übervoll an Sinn wie während dieser 7 Jahre. Sie hatten die Überlegenheit eines schönen Irrtums über eine schäbige Wahrheit. Köstler zitiert den ehemaligen sowjetischen Geheimdienstgeneral Walter Krivitsky, der sich 1939 in seinem Buch »I was Stalins Agent« auch dazu äußerte, wie man Geständnisse hoher Funktionäre erzielte, die nie Verräter oder Konterrevolutionäre gewesen waren. Zitat: »Die Männer machten sie zum Schluss, in der echten Überzeugung, dass das der letzte Dienst war, den sie der Partei und der Revolution noch zu leisten vermochten. Sie opferten Ehre und Leben, um das verhasste Regime Stalins zu verteidigen. Weil in ihm noch ein letzter schwacher Hoffnungsstrahl jener besseren Welt enthalten war, der sie sich in früher Jugend angelobt hatten.« Zitat Ende. Erhellend ist auch heute noch die Borniertheit, mit der westliche Kommunisten versuchten, die Verbreitung von Sonnenfinsternis zu unterbinden. Die Kommunistische Partei Frankreichs kaufte zunächst immer wieder alle Exemplare auf, die in den Buchhandlungen auslagen, um sie zu vernichten. Der Übersetzer versteckte sich aus Angst hinter einem Pseudonym. Köstler wurde vielfältig persönlich diffamiert. Professoren und Philosophen rechtfertigten, mit Jean-Paul Sartre an der Spitze, in polemischen Schriften gegen Köstler jede Handlung des sowjetischen Regimes, einschließlich des Hitler-Stalin-Pakts. Als ich das las, wurde mir klar, dass ich im Vergleich dazu bei der öffentlichen Reaktion auf »Deutschland schafft sich ab« nur ein mildes Lüftchen erlebt hatte. Offenbar ist es so: Wenn man sich im Besitz der absoluten Wahrheit oder gar auf der Seite der Geschichte wähnt, wird jedes natürliche Moralgefühl, einschließlich der Liebe zur Wahrhaftigkeit, leicht außer Kraft gesetzt. Die traditionelle Quelle einer jeden Form von Tugendterror war die Religion. Daraus ergaben sich unterschiedliche Ausprägungen von Verhaltensregeln und Bekenntniszwängen, denen sich der Einzelne nicht entziehen konnte, wenn er nicht in soziale Ächtung fallen oder gar Eigentum und Leben riskieren wollte. Man darf ja nicht vergessen, dass Religionsfreiheit eine Erfindung der Aufklärung war. Darum hatten bis zum 18. Jahrhundert alle unterschiedlichen Formen von Tugendterror eine religiöse Fundierung. Religiöse Wahrheiten gründeten entweder in Mythen aus der Zeit vor Erfindung der Schrift oder sie entsprangen aus den Offenbarungen eines Religionsgründers oder Propheten. Waren sie einmal da, so waren sie nicht leicht zu ändern. Anders ist dies bei den moderneren Formen des Tugendterrors, die meist ohne göttliche Offenbarung auskommen. An die Stelle Gottes und seiner Propheten tritt hier der Philosoph oder Historiker. Das macht die Sache aber nicht besser, denn nun glauben die Wächter des Tugendterrors, dass sie etwas mit dem Verstande begründen können, dessen Kern und Ursprung allenfalls vorwissenschaftlich ist. Kommunismus und Nationalsozialismus waren solche Kopfgeburten. Letztlich sind alle Arten von Ideologien ebenfalls Religionen, mit dem Unterschied, dass sie behaupten, ohne Gott und Offenbarung auszukommen. Im Folgenden analysiere ich einige historische Formen von Tugendterror etwas näher. Wenn wir nämlich wissen, wie Tugendterror entsteht und was seine Auswirkungen waren, sind wir sensibler gegenüber allen Formen seines Auftretens in der heutigen Zeit. Natürlich gibt es sanfte und strenge, gewalttätige und weniger gewalttätige Formen von Tugendterror. In ihrer grundsätzlichen Mechanik sind sie aber ähnlich. Der Tugendterror wirkt nämlich immer so, dass der Einzelne, tatsächlich oder seinem Empfinden nach, dann in eine moralische Minderheitenposition gebracht wird, wenn er sich den zentralen Maximen der jeweils relevanten Ideologie oder Religion nicht beugt. Dies beeinflusst sein Denken elementar. Auf dem Wege der sozialen Ansteckung übernimmt und verinnerlicht er die sozial gebotenen Maximen und Glaubenssätze, um sich nicht zu isolieren. Darum glaubte im Dritten Reich lange Zeit eine Mehrheit an den Nationalsozialismus und darum waren die Sowjetrussen einige Jahrzehnte lang mehrheitlich davon überzeugt, dass Stalin ein großer Mann war und der Sozialismus auf der Siegerstrecke sei.